Das sind die aktuellen Themen. Schwerer Diebstahl in Aistrup, neue Spargelkönigin und HSG spielt morgen in Hameln. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio für Sie ist Philipp Moritz. Im Zeitraum von Dienstag 18 Uhr bis Mittwoch 6.30 Uhr haben unbekannte Täter einen Baucontainer an der Heidhüser Straße aufgebrochen und daraus diverse Werkzeuge entwendet. Hier ermittelt die Polizei Aistrup nun wegen des besonders schweren Diebstahls. Nienburg hat eine neue Spargelkönigin. Die Nachfolgerin von Ilona Schulze wird die 24-jährige Kim Vanessa Ohlmeier aus Wietzen. Bei der gestrigen Wahl im Hotel zur Krone waren zwei Bewerberinnen angetreten und stellten sich zunächst der Jury vor. Nach einer engen Wahl setzte sich Ohlmeier knapp durch. Sie schaut nun mit Freude auf ihre Amtszeit. Also ich freue mich drüber, natürlich. Das wird bestimmt eine schöne Zeit, die wir haben werden. Wird viel Spaß machen, da gehe ich zumindest von aus. Und ich hoffe es. Das kam, wenn man das durch Freunde mitbekommen hat, im Internet gelesen hat. Und Herbert Schriefer, der hat da viel von erzählt. Ja, so ist man dann darauf gekommen. Nun hat man sich beworben und jetzt ist man es geworden. Die Volkshochschule Nienburg hat 20 neue Notebooks für die Arbeit mit Flüchtlingen erhalten. Die Geräte sollen in Deutschkursen für Flüchtlinge ergänzend eingesetzt werden und so den Zugang zu verschiedenen Online-Lernangeboten ermöglichen. Deshalb möchte die VHS als weiteres Angebot ein Lerncafé einrichten. Dort soll Flüchtlingen die Möglichkeit geboten werden, am Nachmittag selbstständig mit den Online-Medien zu arbeiten und auch über das Internet Kontakt zu Heimat- und Familienmitgliedern an anderen Orten aufzunehmen. Wir kommen zum Sport mit Philipp Kessler. Die HSG Nienburg spielt an diesem Wochenende schon am morgigen Freitagabend. Es geht auswärts nach Hameln. Der dortige VfL ist Tabellensechster und somit zwei Plätze hinter der HSG. Trainer Dirk Pauling baut auf eine eigene gute Defensive gegen eine junge Hamelner Truppe. Also die sind mit jungen Spielern bestückt und mit erfahrenen. Das macht die Mischung auch aus, dass sie halt dieses Jahr die jungen Spieler da ranführen können mit den Älteren, spielen zwei gute Abwehrreihen und im Angriff sehr flexibel. Also ja, müssen wir gucken, dass wir deren Stärke versuchen, ein bisschen niedrig zu halten und unsere Abwehr hinbekommen, dann werden wir sicherlich auch eine Chance haben. Beginn der Partie ist morgen Abend um 20.15 Uhr in Hameln. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.